Ja, hallo, wir sind hier im Studio der Radiorunde Hamm. Wenn ihr jetzt auf eure Soundmap guckt, dann werdet ihr wahrscheinlich denken, ach, das ist doch die St. Barbara Klinik in Heessen. Warum steht der in der St. Barbara Klinik? Ist doch ein Krankenhaus. Und der erzählt euch jetzt vielleicht dann, dass es sein Lieblingsort ist. Krankenhaus kann nie der Lieblingsort sein. Wir machen aber Bürgerfunk und sind mit unserem Studio hier in der St. Barbara Klinik untergebracht. Und zwar sind wir genau über der Dialysestation. Bei der Dialysestation sind wir auch weniger gerne, aber oben drüber ist unser Studio. Das sind zwei große Räume. Das teilen wir uns mit jungen Leuten. Die jungen Leute machen hier Hitwave-Radio. Das Radio läuft dann im Internet. Und wir machen Bürgerfunk hier für unsere Stadt, für Hamm. Und der Bürgerfunk läuft an 7 Stunden unter der Woche. Das Schöne ist, dass wir hier sehr, sehr viele Gäste begrüßen können. Und das machen wir alles ehrenamtlich in unserer Freizeit. Wir gehen alle einem richtigen Beruf nach und sind dann immer froh, wenn wir hier wirklich viele interessante neue Leute aus Hamm und Umgebung fest zu begrüßen können und die uns hier dann auch so ein bisschen was über sich und ihre Geschichten erzählen. Ich finde es total toll, dass ich euch meine Geschichte hier erzählen kann, weil ich hier eigentlich immer recht gerne bin. Ich habe hier die Funktion des Sendeleiters und so ein Sendeleiter ist immer wichtig. Der muss natürlich auch regelmäßig hier vor Ort sein und gucken, dass das Ganze so läuft. Es ist aber auch wirklich ein schöner Ort. Es ist kein Ort, wo ich arbeite, sondern es ist ein kreativer Ort, wo wir Radioprojekte entwickeln, wo wir mit vielen, vielen Menschen unterschiedlichster Art, jung und alt, ins Gespräch kommen. Und das Schöne auch an diesem Ort ist, wenn uns irgendwann mal so die Puste ausgeht oder die Ideen ausgeht, dann schauen wir einfach hier aus dem Fenster. Und unser Studio zeigt genau hinaus in den schönen, grünen, tiefen Heessener Wald. Und ich kann euch mal eben kurz das Fenster aufmachen, damit ihr vielleicht so ein bisschen mitbekommt, wie schön das ist. Also wir haben große Fensterfronten hier. Ich mach's mal auf. Jetzt müssen wir ein bisschen zuhören. Das Fenster ist jetzt offen, wir schauen raus in den Heessener Wald und wahrscheinlich haben wir jetzt gerade so einen Tageszeitpunkt erwischt, wo die Vögel schon zu Bett gegangen sind. Ansonsten ist hier nämlich noch richtig Gezwitscher. Aber wenn man hier Radioprojekte macht, dann stören die Vögel nur. Von daher müssen wir die Fenster immer zumachen. Aber hier kann man richtig schön nach draußen schauen. Man sieht also wirklich keine fahrenden Autos. Man hört auch keine fahrenden Autos. Von daher sind die jetzt auch nicht im Hintergrund zu hören, sondern es ist einfach schön und gemütlich, dass man hier rausschauen kann. Und von daher ist das hier eigentlich mein Lieblingsort. Und wenn ich fertig bin, gehe ich meistens auch nicht sofort zum Auto, sondern weil ich direkt von der Arbeit komme und hier Radio mache, gehe ich dann noch in den Heessener Wald eine kleine Runde spazieren und da kommt man richtig schön wieder runter und kommt dann gut erholt, obwohl man eigentlich gearbeitet hat, nach Hause. Schöner Ort hier. Gibt es noch irgendwie eine besondere Geschichte zu erzählen? Vielleicht, du hast ja schon, ich weiß nicht, Jahre hier verbracht. Ne? Warum dieser Ort besonders ist, finde ich. Komm nochmal. Also besonders ist dieser Ort auch, wir sind jetzt seit 2005 hier, also seit mittlerweile 10 Jahren, haben sonst eigentlich immer Radio zu Hause vom Sofa aus gemacht und das ist eigentlich der Ort, jetzt der erste Ort gewesen, wo wir Radiomacher hier aus Hamm alle wirklich zusammengekommen sind. Wir nutzen das Studio mit fast 60 verschiedenen Leuten, zwischen 17 und 70 und das Schöne, was auch hier so das Ganze so besonders macht, wir haben einmal im Monat so eine offene Redaktionssitzung, da kommen dann die aktiven Radiomacher dazu, aber auch jeder, der hier in Hamm unterwegs ist, der kann uns an diesem Montag dann besuchen und dann kommen wir gemeinsam ins Gespräch. Und ist einfach auch ein toller Ort für eine Kommunikation und einfach wieder mit Leuten ins Gespräch zu kommen und vielleicht neue Radioprojekte zu entwickeln. Jetzt tut sich auch so ein bisschen was im Heessener Wald. Also wenn man genau zuhört, schiebt da glaube ich einer sein Fahrrad oder irgendwas ist da am Surren. Aber Vögel höre ich immer noch nicht singen. Hör mal zu. Klingt das ganz interessant. Mit Kopfhörer hört man noch ganz andere Dinge. Kannst genau den Luftraum jetzt beobachten hier drüber. Ich weiß nicht, oder höre ich die? Flugzeuge. Also ich höre Töne. Also ein Flugzeug surrt da oben noch rum. Jetzt hörst du ein bisschen Verkehr. Flugzeug wieder. Das ist ja schon irgendwie so kathedralenmäßig. Hm? Das halt ein bisschen, ne? Mhm. Wie weit geht das da runter? Du weißt doch bestimmt die Dimension des Waldes. Wie weit man da runtergehen kann? Mhm, im Wald. Also wir sind jetzt hier direkt am, an der Waldgrenze. Die Barber-Klinik liegt direkt am Fuße des Heesener Waldes. Was ihr jetzt nicht gerade hört, da draußen geht gerade ein Jogger von links nach rechts. Nein, von rechts nach links läuft er gerade. Das ist also eine beliebte Joggingstrecke. Und das geht jetzt von hier aus gesehen Richtung Osten mit Sicherheit. So 2 bis 2,5 Kilometer hast du Wald und schöne Wiesen und Wirtschaftswege, wo man schön spazieren gehen kann. Da gibt es auch eine schön ausgewiesene Joggingstrecke, wo man also auch nochmal so ein bisschen ein paar Meter machen kann und seinen Bauch wieder so ein bisschen in Form bringen kann. Also es ist eigentlich eine schöne Ecke. Also der Heesener Wald ist eigentlich auch, ich bin damit aufgewachsen. Ich bin da schon als kleines Kind im Heesener Wald gewesen, habe da schon als 10-Jähriger kleine Expeditionen gemacht und jetzt stehe ich hier mit über 50, mache Radio und gucke immer noch in den Heesener Wald. Und wenn man dann die Augen schließt, siehst du mich vielleicht noch, wie ich als 10-Jähriger im Wald irgendwo eine Hütte baue. Wieder einer.